This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Es ist wieder Mittwochabend und ihr seid bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Herzlich willkommen. Heute spielen wir ein Live-Set vom Produzenten MZE. Das ist ein Produzent aus Thüringen und das Set wurde aufgenommen am 28.10.2006 im Zorro in Leipzig. Und was auch noch interessant an der Aufnahme ist, dass sie dort Atmo-Mikros aufgestellt haben. Das heißt, man hört die Reaktionen der Massive dort, ab und zu pfeifen mal Leute rein und grölen und jaulen und so. Das ist ganz interessant. Jo, die Stimmen am Anfang und am Ende der Sendung stammen von Franz Hahnemann und Adrian Barne. Und wir hören jetzt MZE, wie gesagt, ein Produzent aus Thüringen mit seinem Live-Set und euch erwartet roher, technischer, harter Drum and Bass. Ah. my flow. My niveau. Throw them type of niggas right out my window. Bless your ass, hit you with a direct blow. Blow, coming through like G.I. Joe. Star Wars moving ill like Han Solo. Make you bounce around like this was Calypso. Always shiny cause I got the high pro glow. You think that you can hide, you think you can lay low. Roll up on your ass like Hawaii Five-O. Map out with my dreads and my candle. Forget them away, nigga, just bash the Cisco. Aufgaben mit 10 Minuten reinchecken müssen. Mit 10 Minuten. Dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen Charles de Gaulle in Heathrow in London oder sonst wo, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien mehr an einem hier am Hauptbahnhof sind. Okay, das war das Live-Set vom Produzenten MZE. Mehr über ihn erfahrt ihr unter www.pltn.org. Und wir von Coast to Coast danken Alpha Cut Records für die Aufnahme und Freigabe dieses Sets. Und für alle Informationen, die unsere Sendung betreffen, checkt am besten www.coastradio.de. Zum Schluss der Sendung jetzt noch zwei weitere unveröffentlichte Tunes. Der erste kommt von OG Tronic aus Leipzig und heißt Wickedness. Und das letzte Stück dann vom Produzenten Proceed, ebenfalls aus Leipzig. Das hat noch keinen Namen, das Stück. Wenn ihr Informationen zu den Jungs haben wollt, geht auf www.nastya.de. Und damit verabschieden wir uns. Jo, für euch am Mikrofon waren, wenn auch wenig, Adrian Bahne und Franz Hahnemann. Yeah.

Thank you.